Die Weibervolksversammlung. Erster Akt. Erste Szene. Der Chor der Frauen in Männerkleidern zieht in die Orchestra ein. Chorführerin. Voran, geh zu! Es ist doch auf dem Fuße nicht ein Mann uns nachgegangen. Seht euch rundum, nehmt euch in Acht, seid auf der Hut. Spitzbuben gibt's gar viele, daß nicht von hinten einer uns auflauert, wie wir gehen. Fest tretet auf, der Boden muß von unsern Schritten dröhnen. Mit Schimpf und Schande zögen wir ja ab, wir alle, wenn den Streich das Männervolk entdeckte. Drum nehmt euch fein zusammen, schaut vorsichtig vorn und hinten, rechts und links euch um, damit das Unternehmen nicht schon halb gelungen scheitre. Eilt, eilet vorwärts, nahe sind wir ja der Stelle wieder, von wo zur Volksversammlung wir zusammen ausgezogen. Vor Augen habt ihr dort das Haus der Meisterin, die jenen Gedanken hatte, den das Volk zum Staatsgesetz erhoben. Drum dürfen wir nicht länger hier verweilend Zeit verlieren mit unsern falschen Bärten, sonst bemerkt am End ein Mann uns noch und kommt uns auf die Sprünge. Wohlan denn, zieht im Schatten hin, hier drückt euch an die Mauerwand und schaut mit einem Aug euch um, werft die Verkleidung ab und seid, was ihr gewesen, wieder, nur flink. Dort seh ich auch zurückgekehrt aus der Versammlung die Meisterin. Praxagora erscheint von einer Sklavin begleitet auf der Bühne. So eilt euch doch, ihr Schwestern, reißt herunter den wüsten Zottelbart, der euch schon lang die Wangen schändet. Auch diese dort, nach der Bühne deutend, sind lang genug, vermummt in diese Hüllen. Praxagora tritt vor, soweit ihr Schwestern ist denn alles glücklich gegangen, was zusammen wir beschlossen. Nun aber schnell, bevor ein Mann uns sieht, werft ab die Mäntel, abmarschiert ihr Stiefel, knüpft die spartanschen Schnür und Riemen auf, fort mit den Stöcken. Zur Sklaven, hilf den Frauen du bei ihrem Putz, indessen schleich ich mich hinein ins Haus, bevor mein Mann mich sieht, und leg ihm seinen Mantel wieder hin, wo ich ihn nahm und was ich sonst gebraucht. Chorführerin, indem die Frauen die Mäntel und Männerschuhe abziehen. Da liegen sie, wie du geboten. Wohlan, wir erwarten nun deine Befehle, was uns ferner noch bleibt zu verrichten, damit du des willigen Eifers dich freuest. Praxagora, bleibt hier nur indessen zur Leitung des Staats, zu der ihr mich eben berufen, bedarf ich des Rats, und ich bitt euch darum, euch alle, denn dort im Getümmel kühn tratet ihr auf in der größten Gefahr und bewieset euch tapfer und mannhaft. Wie sie in ihr Haus eintreten will, kommt Blepyros ihr entgegen. Zweite Szene, die vorigen, Blepyros. Blepyros, sieh da, Praxagora, woher? Praxagora, ei, Alter, was schiert dich das? Blepyros, was das mich schiert, naiv. Praxagora, du meinst doch nicht von einem Buhler? Blepyros, möglich, von einem nicht. Praxagora, willst du die Probe machen? Du kannst es. Blepyros, wie? Praxagora, da, riecht mein Kopf nach Salben? Blepyros, tut's eine Frau denn ohne Salben nie? Praxagora, ich nicht, mein Seel. Blepyros, Warum denn schließt du dich heut früh so heimlich fort mit meinem Mantel? Praxagora, weil meine liebste Freundin wen heut Nacht bekam, die ließ mich holen. Blepyros, konntest du mir das nicht sagen? Praxagora, und die Wöchnerin versäumen? Denk doch, Mann! Blepyros, ein Wörtchen nur, für sich. Dahinter steckt was. Praxagora, bei den Göttinnen, fort lief ich, wie ich war, sie bat so ängstlich die Arme, ja doch gleich ihr beizuspringen. Blepyros, warum denn nahmst du deinen Mantel nicht, mich zogst du aus und warfst dein Unterröckchen auf mich und ließest wie einen Toten mich da liegen, Kranz und Urne fehlte nur. Praxagora, es war kalt und ich bin zart gebaut und schwach, um nicht zu frieren, nahm ich deinen Mantel, dich ließ ich in der Wärme, wohlbedeckt, dort liegen, Mann. Blepyros, wozu denn mußten mit auch die Spartanerschuh und selbst mein Stock? Praxagora, zum Schutze für den Mantel tauscht ich aus die Schuh und trat wie du derb kräftig auf und schlug die Steine mit dem Knotenstock. Blepyros, weißt du, daß du 6 Mäschen Korn verloren, die hätt ich heimgebracht aus der Versammlung. Praxagora, nun tröste dich, sie hat ja einen Buben. Blepyros, die Volksversammlung. Praxagora, nein, die Wöchnerin. So, war Versammlung heut? Blepyros, ich habe gestern dir's doch gesagt. Praxagora, ach ja, nun fällt mir's ein. Blepyros, du weißt von den Beschlüssen nichts? Praxagora, kein Wort. Blepyros, nun sitz und tu beim Tintenfisch dir gütlich, euch übergeben, sagt man, sei der Staat. Praxagora, um dran zu zetteln? Blepyros, ihn zu lenken. Praxagora, was? Blepyros, die ganze Staatsverwaltung allzumal. Praxagora, feierlich, bei Aphrodite, heil dem Staat, er ist für immer glücklich. Blepyros, so, worin? Praxagora, in allem, den Frechen wird's vergehen, von nun an Schmach ihm anzutun, mit falschem Zeugnis, mit Sykophantie. Blepyros, bei allen Göttern, Frau, lass das beileibe, bring mich nicht ums Brot. Chorführerin, was ist dir, Mann, so lass die Frau doch reden. Praxagora, zu stehlen neidisch, andere zu verfolgen, ausrotten will ich Blöße, Dürftigkeit, Zank, Schlägereien, Ausfändung armer Schuldner. Chorführerin, viel beim Poseidon, wenn sie Wort nur hält. Praxagora, ich sag euch, wie, bezeugen sollt ihr selbst, es geht, auch der da wird nicht widersprechen. Chor, ja, nun gilt es, Verstand und politischen Geist zu entwickeln, zeige nun, dass du vermagst, kräftig die Frauen zu schirmen, denn Gründen des Staates gedeihn kann der Rede sinnige Macht und den Bürger glänzend erheben und reichlich mit allem segnen, was Menschen erfreut, was im rechten Moment zu erzielen, das zeig, denn Not tut unserer Stadt zur Zeit neu enthüllter Erfindungen Tiefsinn. Bringe nur solches, was nie einer bis diesen Tag weder zu tun noch zu sagen gewagt. Sie hassen es, wenn man das Alte ihnen wieder vorkeut. Chorführerin. Nun säume nicht länger und mach dich ans Werk und erörtre die neuen Ideen. Wenn nur eilig es geht, das erfreut sie zumeist und gewinnt dir den Beifall des Bürgers. Praxagora, dass ich Gutes euch rate, des bin ich gewiss, doch das Publikum, ob es geneigt ist, sich mit neuen Ideen zu befassen und nicht an veralteten Sitten und Bräuchen hartnäckig zu hängen, das fragt sich noch sehr und erfüllt mich mit ernster Besorgnis. Lepyros, was das Neue betrifft, da befürchte nur nichts. Von Regierungsmaximen erscheint uns nur die eine, das Neueste, das Beste, probat, und das Alte verachten wir gründlich. Praxagora, nun wohlan, denn es falle mir niemand ins Wort und störe mich nicht in der Rede, bis er meine Gedanken vernommen und klar den entwickelten Plan sich gemacht hat. Hört, alles wird künftig Gemeingut sein und allen wird alles gehören. Sich ernähren wird einer wie alle fortan. Nicht Reiche mehr gibt es noch Arme. Nicht besitzen wird der viel Juchate Lands und jener kein Plätzchen zum Grabe, nicht Sklaven in Meng wird halten der ein und der andere nicht einen Bedienten, nein, allen und jeden gemeinsam sei gleichmäßig in allem das Leben. Lepyros, wie, alles gemeinsam, wie soll das gehen? Praxagora, wegschnappst du den Dreck, eh er da ist. Lepyros, zur Gemeinschaft der Güter gehört auch der Dreck? Praxagora, nein, aber du störst mich im Reden, das wollt ich ja eben erörtern. Nun seht, zuvörderst erklär ich die Äcker für Gemeingut aller, auch Silber und Gold und alles, was der Einzelne sein nennt. Wenn also die Güter vereinigt, sind wir es, die Frauen, die euch nähren und pflegen, wir verwalten und sparen und rechnen, besorgt, nur das Beste von allen zu fördern. Lepyros, wie aber, wenn einer nicht Äcker besitzt, nur Silber und goldne Dariken und verborgene Schätze? Praxagora, die liefert er aus der Gesellschaftskasse, und zahlt er nicht ein, so begeht er des Meineids Schuld. Lepyros, die ihm eben die Schätze verschafft hat. Praxagora, das kann ihm ja aber ins Künftige doch nicht im Mindesten nützen. Lepyros, wieso denn? Praxagora, aus Mangel wird nie mehr ein Mensch sich vergehen, denn alles ist Eigentum aller, Brot, Kuchen, Gewänder, gepökeltes Fleisch, Wein, Erbsen und Linsen und Kränze. Was gewänne denn einer, der nicht einzahlt? Ja, besinne dich nur und belehr uns. Lepyros, ei, stehlen denn die nicht am meisten auch jetzt, die am meisten zuvor schon besitzen? Praxagora, so war es, mein Bester, solang wir uns noch in den alten Gesetzen bewegten, doch von nun an, wenn alles Gemeingut ist, was gewinnt, wer das Seine nicht einlegt? Lepyros, sticht einem ein Dirnchen ins Auge, begehrt er und brennt er, zu ihr sich zu legen, die beschenkt er von dem, was zurück er behielt, und lässt nach gehabtem Privatspaß vom Gemeingut wieder sich füttern. Praxagora, was schwatzt du? Er kann ja umsonst sie beschlafen, denn die Weiber auch werden gemeingut sein, und zu jedem wird jede sich legen und schwängern sich lassen von jedem, der will. Blepyros, doch wie, wenn auf eine dann alle losgehen, auf die Schönste, wie sollten sie nicht, und begehren mit ihr sich zu paaren? Praxagora, stumpfnasige, hässliche Weiber sind stets an der Seite der Hübschen gelagert. Wer die Schöne begehrt, der bequeme sich nur erst, das hässliche Weib zu besteigen. Blepyros, wir aber, wir Alten, wie machen denn wir's, wenn die Hässlichen erst wir befriedigt, dass der Schweif nicht erlahmt, eh das Ziel er erreicht, das er sehnte, zu dem er sich durchkämpft? Praxagora, o, sie wehren sich nicht. Blepyros, i, wogegen? Praxagora, ei, mach dir nicht Grillen, es wehrt sich nicht eine. Blepyros, wogegen denn? Praxagora, gegen des Mannes Begehr, und da wird es ja immer noch gehen. Blepyros, ei, der Tausend, für euch ist vortrefflich gesorgt, da kann es ja niemals passieren, dass ein Loch leer bleibt. Doch ich frage, wie wird für die Männer das Ding sich gestalten? Mit den hässlichen Männern gibt keine sich ab, um die Blühenden wird man sich reißen. Praxagora, auf der Lauer dann stehen die hässlichen Frauen, wenn die schöneren Männer vom Schmause heimkehren, und wach auf dem Posten auch sind an der Straße die hässlichen Männer, und so kommen die Frauen denn niemals dazu, bei den schöneren Männern zu liegen. Sie hätten zuvor denn den Willen getan, den kleinen, verkrüppelten Burschen. Blepyros, da wird ja die Nase Lysikrates hoch wie der schmuckste der Jünglinge tragen. Praxagora, bei Apollon und ganz demokratisch fürwahr ist der Plan, und der bitterste Ärger für die Junker, die stolz vor dem Volke sich blähen und mit goldenen Ringen sich brüsten, wenn zu ihnen der Mann in den Holzschuhen tritt und sie anfährt. Wacht nur ein wenig, erst ich, dann du, wenn ich fertig, dann lass du die Stoppelernte dir schmecken. Blepyros, nun aber, wie wird es bei solchem Verkehr mit den Kindern, wie findet denn jeder die seinen heraus? Praxagora, ei, wozu denn auch das? Als Väter betrachten die Kinder jedweden, der älter als sie aussieht und ein paar Jahrzehnte voraus hat. Blepyros, dann haben sie recht, wenn den älteren Mann sie misshandeln, den ersten, den besten, denn sie kennen ihn nicht, den sie prügeln. Doch jetzt, wohl kennen die Söhne die Väter und prügeln sie doch. Wer den Vater nicht kennt, darf ihm auf die Nase wohl kacken. Praxagora, das duldet kein Bürger, der eben es sieht. Sonst freilich bekümmerte niemand sich um andere, die Prügel bekamen. Fortan, wo ein schallender Klaps nur gehört wird, da beeilt sich ein jeder zu wehren, denn leicht ist sein Vater ja selbst der Geschlagne. Blepyros, nun, im Ganzen gefällt mir nicht übel der Plan, doch gesteh ich, mich wird es verdrießen, wenn je Epikuros den Titel Papa mir oder Leukolophas gäbe. Praxagora, da mein ich, es wäre viel schrecklicher noch als dieses. Blepyros, Was gibt es noch Ärgres? Praxagora. Nun, wenn Aristylos als seinen Papa dich begrüßte und zärtlich dich küßte. Lepyros macht die Handbewegung einer Maulschelle. An dem Frechen würd ich mich rächen. Praxagora. Was helf's? Du röchest dann eben nach Stinkkraut, doch er ist ja geboren, eh dieses Gesetz wir gegeben, drum magst du der Sorge dich entschlagen, er küsst bei Apollon dich nicht. Blepyros. O, mir ekelt daran nur zu denken, doch sagt, wer besorgt denn den Ackerbau? Praxagora. Das Gesinde, dein ganzes Geschäft ist, nach dem Schatten zu schauen, wenn er 10 Schuh misst, dann verfügst du gesalbt dich zum Essen. Blepyros, die Bekleidung jedoch, wer versieht uns mit der, denn auch dieses verlang ich zu wissen. Praxagora, ihr behaltet vorerst, was ihr tragt auf dem Leib, wir weben in Zukunft euch neue. Blepyros, nur dieses noch sag mir, wenn einer, gebüßt von der Obrigkeit, Geld soll erlegen, wo nimmt er es her, vom gemeinsamen Gut es zu zahlen, das wäre doch Unrecht. Praxagora, zu Prozessen kommt es in Zukunft nicht mehr. Blepyros, o, wie viele dann gehen zugrunde. Praxagora, das hab ich auch weislich erwogen, wozu Prozesse, was sollen sie nützen? Blepyros, was sie nützen, gar viel bei Apollon, nur eins will ich nennen zuvorderst, wenn einer seine Schuld ableugnet dem Gläubiger. Praxagora, du, was für Geld zu verleihen denn hat er, wenn alles zusammen Gemeingut ist? Du begreifst doch, er müsst es ja stehlen. Blepyros, bei Demeter, das hast du recht bündig erklärt. Nun möcht ich nur dieses noch fragen, wie soll denn ein Raufer, der Bürger im Rausch misshandelt, das Schmerzengeld zahlen und büßen, der ochsige, boxige Kerl, da wirst du den Kopf dir zerbrechen. Praxagora, den straft man am Essen, denn schmälert man ihm die Genüsse der Tafel, so hütet sich der Schuldige wohl vor Injurien, die sich zurück auf den Magen ihm werfen. Blepyros, auch stehlen wird keiner? Praxagora, wie käm er dazu zu stehlen, wo alles auch sein ist? Blepyros, für die Mäntel ist nichts mehr zu fürchten bei Nacht? Praxagora, nichts, weder daheim in der Kammer, noch draußen wie sonst auf der Straße, besitzt doch ein jeder, was irgend ihm Not tut, und würde je einer dich plündern, du gäbst ihm den Mantel mit Freuden, wie solltest du dich sträuben, du gehst und ein schönerer wird dir gereicht aus dem Gut der Gesellschaft. Blepyros, auch Würfel, dann spielen die Leute nicht mehr. Praxagora, und um was denn sollten sie würfeln? Blepyros, und wie richtest du's denn mit den Wohnungen ein? Praxagora, auf das Beste für alle, die Stadt hier verwandlich in eine Behausung und stürz und zertrümmere die scheidenden Wände, so besucht dann jeder den andern bequem. Blepyros, und die Tafel, wo richtest du diese? Praxagora, die Gerichtshöf all und die Hallen der Stadt in Gesellschaftssäle verwandlich. Blepyros, mit der Rednerbühne, was fängst du denn an? Praxagora, dort stell ich die Wassergefäße und die Weinkrüg auf, dort mögen wohl auch Kriegslieder zu Ehren der Tapfern anstimmen die Knaben, auch Lieder des Spotts, wenn sich einer als Memme benommen, damit er beschämt sich entferne vom Mahl. Blepyros, beim Apollon, die Sache gefällt mir. Wo stellst du die Urnen zum Losen denn hin? Praxagora, auf dem Marktplatz stell ich sie neben das Harmodiasbild und ich lade das Volk und ich ziehe die Lose für alle. Froh wandelt dann jeder, sein Los in der Hand, wo der Buchstab eben ihn hinweist, und der Herold ladet die Männer mit B in die Königshalle zum Schmause, und sie folgen dem Ruf, und die Männer mit D, die gehen in die Halle daneben, und die Männer, für die aus der Urne ein K ist gesprungen, die wandern ins Kornhaus. Blepyros, um Kaka dort zu machen? Praxagora, zu essen, was sonst? Blepyros, und wenn einem sein Buchstab im Topf bleibt und er keinen erhält, der den Saal ihm bestimmt, den verjagen die andern vom Essen? Praxagora, nein, solches ist nie zu befürchten bei uns, wo im Überfluss alles für alle parat, und berauscht, auf dem Haupte den Kranz, in der Hand die Fackel, wird jeder sich trollen nach Haus, und die Weiber versperren die Gassen und gehen auf die Trunkenen los, die den Bauch sich gefüllt, und bestürmen sie, komm zum Besuche zu uns, dort winkt dir im Hause das blühendste Kind. Hier ruft es herab von dem Söller, nicht dort bei der Nachbarin, hier ist die schönste, liebreizend und lilienweiß, komm, aber zuerst karessierst du mit mir, eh du jene bekommst. Erst kommen die blühenden Knaben, sodann die Krüppel, die Garstigen, zerren und ziehen an den Stöcken die hübschen Gesellen. Wohin? Lauf, lauf nur, du kommst doch dort innen zu nichts. Stumpfnasige Männer und hässliche sind zu der ersten Umarmung der Schönen befugt. Ihr fasset indessen den Feigenast mit der doppelten Frucht und bedienet euch selbst vor der Türe. Zum Blepyros und dann zum Chor, wohlan denn sprecht, gefällt's euch so? Blepyros und der Chor, gar wohl. Praxagora, nun muß ich aber auf den Markt, um dort mit einer Frau von tüchtger Heroldsstimme die Güter, die sie liefern, zu empfangen. Dies muß ich als erwähltes Haupt des Staats vollziehen und das Gesellschaftsmahl besorgen, damit ihr heut schon festlich schmausen könnt. Blepyros, ein Festmahl heute schon. Praxagora, wie ich gesagt, dann leg ich allen Huren samt und sonders das Handwerk. Blepyros, ei, warum? Praxagora, der Zweck ist klar, damit uns selbst die frischen Knaben bleiben, auch sollen nicht geputzte Mägde mehr den freien Frauen wegfischen die Karessen. Beim Knechte liegen soll die Magd und mag fürs Sklavenschurzfell glatt die Schoß sich rupfen. Ab. Blepyros, von nun an folg ich stets dir auf dem Fuß, damit die Leute nach mir schauen und sprechen, seht ihr, das ist der Mann der großen Frau. Ab. Chorgesang. Fehlt.